десятка, другой нет, за пятницу. Да нормально. Да. Ну и на нас посмотрите, улыбнись. Спасибо. Да. Алло, это так, эксклюзивно. Gestatten Sie mir die Anmerkung, Herr Präsident, dass ich auf eine politische Lösung der Frage der Rückkehrführung kriegsbedingt verbrachten Kulturgutes hoffe. Diese politische Lösung sollte und wird gesetzlichen Bestimmungen nicht entgegenstehen. Wir können uns alle möglichen Lösungswege vorstellen und die Gespräche bisher in Moskau und in Petersburg weisen darauf hin, dass diese Vorstellungen nicht einseitig sind, sondern von beiden Seiten geteilt werden. Очень сложные вопросы, в том числе и проблемы обмена национальными культурными ценностями можно решить, если подходить к этому конструктивно, спокойно и с чувством полной ответственности и доброй воли. In der Geschichte der russisch-deutschen Beziehungen nicht nur schwarze Kapitel gab. Das redet er.